Der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: »So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten.« »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.« Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Leiter von Nordstern. Und wie ihr schon mitgekriegt habt, sind wir heute wir sind schon mittendrin in einer Reihe, die wir im Moment haben. Und die habt ihr hier in auch eurem Programmblatt auf diesen Kärtchen gefunden. Wir haben mal versucht, dass diese Geschichte, das ist eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat. Normalerweise wird sie überschrieben mit der verlorene Sohn, steht in Lukas 15. Wir haben mal versucht, sie grafisch umzusetzen. Und auf dieser Karte befinden wir uns jetzt links oben, wo der ältere Sohn mit dem Vater schimpft, könnte man fast sagen, und ihm so einiges vorwirft. Ihr habt das eben gehört, es ist vorgelesen worden. Und wir sind mitten in dieser Reihe, der gnädige Gott. Und diese Geschichte, die Jesus hier erzählt hat, dieses Gleichnis, ist eine Geschichte, die er erfunden hat. Das muss man wissen. Es ist keine echte Geschichte, die tatsächlich mal passiert ist mit einem tatsächlich echten Vater und zwei Söhnen, sondern es ist eine erfundene Geschichte, die Jesus extra sich so ausgedacht hat, um damit etwas zu sagen, um damit etwas zu erklären. Es ist wie so ein Theaterstück. Es sind keine echten Personen, sondern es sind Personen, die, es sind Charaktere, die extra so ausgedacht wurden, um etwas zu sagen. Und was Jesus mit diesem Gleichnis damals sagen wollte, in der damaligen Zeit zu seinen Zuhörern, und ich würde sagen bis heute relevant, ist etwas über die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Zwischen Gott, und in dem Gleichnis steht der Vater für Gott, und den beiden Söhnen, die stehen für uns Menschen. Und er erzählt diese Geschichte, und wir hatten schon drei Akte, könnte man sagen, dieses Theaterstückes. Und es fing an mit diesem gelben kleinen Bild, wo der Vater dem Sohn das Geld gibt, das Erbe gibt. Der jüngere Sohn von den beiden war nicht am Anfang von dieser Geschichte zu seinem Vater gegangen und hatte gesagt: Vater, ich habe eigentlich auf dich keinen Bock mehr, ich will hier raus, aber das Geld von dir, das will ich haben, deine Sachen will ich haben, dich nicht, bin ich nicht daran interessiert, ich bin hier raus aus dieser Familie, und hat sich dann auf den Weg gemacht, hat sich das Erbe ausbezahlen lassen und ist weg. Und Jesus, das, was Jesus hiermit irgendwie zeigen wollte, das haben wir beim ersten Mal gesehen, ist, dass wir Menschen eigentlich fast alle so sind, oder die Situation zwischen Gott und uns Menschen so ähnlich ist wie das, dass wir alle irgendwie täglich fast so leben, dass wir sagen, wir möchten gerne die Dinge, die Gott gemacht hat, die Schöpfung, alles, was hier so ist, genießen, aber so richtig wirklich viel Beziehung zu ihm haben wir wahrscheinlich manchmal zumindest nicht. Der zweite Akt ist dann der jüngere Bruder, der weggelaufen ist, und da gehört dann da links das Bild zu mit dieser netten jungen Dame. Er hat sich nämlich sein Geld genommen und hat sich richtig gut gehen lassen. Hat so richtig Spaß gehabt in seinem Leben, hat das Geld für Dinge ausgegeben, die wahrscheinlich nicht unbedingt jeder schlau finden würde, dass man sie dafür investiert. Er fand es gut, weil es hat ihm einen Haufen Spaß gemacht. Und das Ganze endete dann da unten, in dieser Bild ganz unten im Schweinestall, wo er dann, man könnte sagen, verloren endet. Und deshalb heißt dieses Gleichnis auch vom verlorenen Sohn. Und das ist der Zustand, wo Jesus mit diesem Gleichnis auch sagen will, das ist eigentlich der Zustand von vielen von uns Menschen, von allen Menschen. Nämlich, dass wir fern von Gott, ohne die Beziehung zu ihm, in gewissem Sinne verloren sind. Und dann hat er sich überlegt, was soll ich jetzt machen? Und hat dann sich wieder auf den Weg gemacht, hat Umkehr und Buß getan, ist zu seinem Vater zurückgekehrt. Das ist dann das Bild rechts oben, wo der Vater ihn wieder zurück aufnimmt. Das habt ihr eben gehört. Das ist Teil von dem, was vorgelesen wurde. Er kommt zurück, voll die Szene. Der Vater sieht ihn am Ende am Horizont kommen und rennt auf ihn zu. Er hatte sich eigentlich gedacht, dass er gar nicht mehr versuchen will, zurück in diese Familie zu kommen, sondern er will im Prinzip dem Vater einen Vorschlag machen, dass er mehr sowas wird wie so ein Arbeiter von ihm. Aber der Vater gibt ihm gar keine Chance. Er rennt auf ihn zu, umarmt ihn, küsst ihn und sagt ihm, du wirst wieder mein Sohn, du bist es immer noch und ich nehme dich voll wieder auf. Und ich gebe dir gar nicht erst die Chance, hier irgendwie dich zurückzuarbeiten, sondern ich mache dich wieder aus Gnade, vollkommen unverdient, zu meinem Sohn, gebe ihm einen Ring, das ist dann das Bild in der Mitte, und ein schönes Gewand, und es gibt ein Riesenfest. Das Bild, was eben jetzt noch aussteht, ist links oben der ältere Bruder. Eigentlich, so könnte man ja sagen, könnte die Geschichte ja nach diesem Happy End aufhören. In dem einen Vers heißt es ja dann, in Vers 24, und sie begannen zu feiern. Punkt. Eigentlich könnte man sagen, Jesus, das ist ja eine gute Geschichte über einen Sohn, der verloren geht, wieder zurückkommt. Wir haben alles verstanden von dem Vater. Du wolltest uns was über Gott sagen, wie er ist. Gut. Warum jetzt noch dieser Schluss? Warum kommt da noch so ein Teil, relativ lang ja sogar, mehrere Verse, wo Jesus diese Geschichte noch weitererzählt? Und nochmal zur Erinnerung. Es liegt ja nicht daran, weil dieses tatsächlich passiert ist, sondern Jesus hat das so erzählt, weil er dadurch etwas sagen wollte. Weil er diesen Teil dieser Geschichte eben noch wichtig fand. Und in diesem Teil geht es eben um den älteren Bruder. Man muss das Ganze ein bisschen im Zusammenhang sehen. Wenn man sich das gesamte Kapitel Lukas 15 anguckt, nämlich die Verse davor, dann sieht man, dass da schon zwei andere Gleichnisse erzählt werden, nämlich ein Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da geht es um einen Mann, der viele Schafe hatte, eins davon ist verloren gegangen, er macht sich auf den Weg, findet es und bringt es zurück und freut sich. Und ein zweites Gleichnis wird auch noch erzählt, nämlich von einer verlorenen Münze. Eine Frau hat eine Münze verloren im Haus, hat 10 Stück, eines verloren und sucht das ganze Haus durch, kehrt alles, räumt alles aus, bis sie die Münze gefunden hat, freut sich, lädt all ihre Freunde an, macht ein Riesenfest. Und diese drei gehören zusammen, diese drei Gleichnisse. Verlorenes Schaf, verlorene Münze und verlorener Sohn. Und in allen drei Gleichnissen geht es immer um ähnliche Sachen. Irgendetwas geht verloren, dann wird es wiedergefunden und es gibt ein großes Fest. Und dann ist das Gleichnis vorbei. Aber hier kommt eben am Ende noch viel mehr. Hier kommt noch ein Anhang, könnte man sagen. Nämlich dieser andere Sohn. Was ist jetzt genau mit dem? Der in diesem Ende, ja, so habt ihr gehört, nicht zurückkommt und mit Teil dieses Festes wird, dieser Freude, die am Ende ist, sondern er bleibt draußen stehen und wartet sogar darauf, bis der Vater rauskommt und es gibt ein intensives Gespräch. In Vers 1 und 2 in Lukas 15 erfahren wir, in welchem Zusammenhang Jesus eigentlich diese drei Gleichnisse erzählt. Da steht nämlich, dass Jesus mit Leuten zusammen war, die damals in der Gesellschaft überhaupt nicht so als die frommen, guten, angesehenen galten, sondern man bezeichnete sie mehr so als die Sünder. Es steht da Huren und Zöllner. Also Leute, wo man jetzt nicht sagen würde, die gehören zu den in den religiösen Einrichtungen angesehenen Menschen der damaligen Zeit. Und dann kamen so ein paar von den religiösen Leitern, das steht dann in Vers 2, und haben das gesehen, dass Jesus mit denen rumhängt und haben sich voll aufgeregt darüber. Haben gesagt, Jesus, wie kannst du sowas überhaupt noch machen? Du bist doch jemand, der eigentlich sagt, ich bin so ein frommer Kerl, wie hängst du da mit solchen Leuten rum? Und eigentlich sind diese drei Gleichnisse eine Antwort auf diese Frage dieser frommen Leute. Und erzählt diese drei Gleichnisse, um auch diesen frommen Leuten etwas zu sagen. Und ich glaube, dass dieser Schluss, dieses Bild links oben, und diese letzten Verse ganz besonders in die Richtung dieser Leute gesprochen sind, in Richtung der frommen Leute, Und er möchte ihnen etwas erklären. Er möchte nämlich ihnen erklären, dass es eine andere Definition von Verlorensein gibt, als sie haben. Und das ist das, worum es heute geht. Diese Leute hielten sich nämlich für die Guten und dachten die anderen so, die Huren und Zöllner, das sind sie die Bösen. Das war so ihre Denkkategorie. Ich weiß nicht, ob ihr, als ihr vielleicht vor dem Gottesdienst hier gesessen habt, die erste Seite aufgeschlagen habt und diesen wunderschönen Teil von Max und Moritz, Wilhelm Busch, gelesen habt. Meine Tochter Maya, die liebt Max und Moritz, kann das auswendig und sagt mir das immer wieder auf. Und das ist das Ende von Max und Moritz. Und ich habe das hier mal abgedruckt, weil es ganz genau eine Art und Weise von Denke ist, die solche Menschen haben. Ich lese es einfach mal vor. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte mild und weich sprach, sieh da, ich dachte es gleich. Ja, ja, ja, rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf, so sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, wat geht Mekdat an? Kurz im ganzen Dorf herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei. Das ist das Ende von Max und Moritz. Und viele Menschen heute würden sagen, pädagogisch ein bisschen fragwürdig, weil es eben genau diese Art und Weise von Denken zeigt, die auch damals diese Leute hatten, denen Jesus eigentlich dieses Gleichnis erzählt. Nämlich das Denken, es gibt die bösen Menschen, es gibt die guten Menschen. Das sind die, die sich zu benehmen wissen, die sich an die Gebote halten, die ordentlich leben, die nichts Böses tun. Und dann gibt es die schlimmen Menschen, so wie Max und Moritz oder ja, wie die Huren und Zöllner, wie die Leute in dem Gleichnis, der jüngere Sohn, ne, die das Geld des Vaters nehmen und es verschwenden für Blödsinn, für unmoralische Dinge. Und in diesem Text von Wilhelm Busch kommt eigentlich ziemlich gut zum Ausdruck, was so diese Haltung dieser Leute ist. Dass sie denken, das sind die Bösen, das sind eigentlich die, warum es in dieser Welt so schlecht ist. Wenn es nur so Leute wie mich gäbe, dann wäre die Welt gut. Aber wegen denen, die gibt es ja dummerweise auch noch, haben wir hier so viele Probleme. Und genau das sagt Jesus hier. Diese Denkweise ist ein Problem. Diese Denkweise zeigt, dass Leute sagen, das sind die Bösen, die verlorenen Menschen und ich bin eigentlich gut. Und Jesus möchte gerne eine neue Kategorie von Verlorensein bringen. Und ich würde sagen, das, was Jesus hier bringt, ist fast so etwas wie eine komplett neue, radikale Definition davon, was gut und böse und was verloren und was nicht verloren bedeutet. Und deshalb finde ich es so wertvoll, sich das anzugucken, dass dieser ältere Bruder, um den es hier geht in diesem letzten Abschnitt, oder das, was Jesus über den älteren Bruder sagt, über die Art und Weise, wie er ist, eine starke Herausforderung, gerade für die Menschen ist, die denken, sie seien die Guten. Und ich glaube, dass es sich lohnt, das anzugucken. Ich habe drei Punkte. Der erste ist die Falle des älteren Bruders. Zweitens das Missverständnis des älteren Bruders. Und drittens die Hoffnung für ältere Brüder. Die Falle, das Missverständnis und die Hoffnung. Erstens die Falle. Gehen wir mal rein in diesen Text. Ihr könnt gerne mit reingucken, so ungefähr ab Vers 25. Da sagt dann Jesus, oder erzählt diese Geschichte, dass eben dieser ältere Sohn vom Feld zurückkam. Also er hatte von all dem davor nichts mitgekriegt. Natürlich hatte er mitgekriegt, wie einige Zeit vorher der jüngere Bruder weggegangen war und das ganze Erbe mitgenommen hatte. Aber er hatte nichts davon mitgekriegt, was eigentlich zwischen dem Vater und dem Sohn passiert war. Er kommt dann zurück, sieht, dass da eine Riesenparty abgeht. Er hört da so irgendwie im Haus lauter Musik und Leute sind am Tanzen und es gibt leckeres Essen und Leute lachen und so. Und er kommt und fragt, was ist das eigentlich? Und dann ruft er sich irgendeinen, der vielleicht gerade mal um die Ecke gegangen war und ruft sich den her und sagt, was ist denn eigentlich los? Und er erklärt ihm das dann. Und dann steht da in Vers, erklärt ihm das dann. Und dann steht in Vers 28, der ältere Bruder wurde zornig, wollte nicht in das Haus hineingehen. Warum nicht? Warum hat er sich nicht gefreut? Warum hat er nicht gesagt, hey, cool, mein Bruder ist wieder da, das freut mich. Ich hole ihm noch meine Sachen und zieh mich eben um und dann komme ich mit in die Party. Warum hat er sich nicht gefreut? Aber der Grund wird hier ziemlich deutlich in dem, was er dann dem Vater gegenüber sagt, nämlich er hasste diesen Bruder. Er fand, dass dieser Bruder zu dieser Gruppe von Menschen gehörte, wo Wilhelm Busch geschrieben hat, zum Glück ist's vorbei mit der Übeltäterei. Zum Glück ist dieser Typ endlich hier weg. Dieser Bruder, oder er nennt ihn ja noch nicht mal Bruder, sondern er nennt ihn dann in dem Gespräch mit dem Vater sogar, dieser Mensch, dein Sohn. Also er will noch nicht mal das Wort Bruder aussprechen. Und er hasste ihn, weil er hatte den Vater blamiert, er hatte das Erbe verschwendet, er hatte die Familie verraten und er war auch einer von diesen unmoralischen Typen, die irgendwo in eine ferne Stadt gezogen waren und Dinge gemacht haben, die er einfach nur abscheulich fand. Er sagt das ja dann so, ne, so ganz abwertend, ne, dein Geld mit Huren durchgebracht hat. Also so ein, er guckte auf den runter und dachte, das ist so ein unmoralischer, so ein richtig böser Kerl. Und er selbst dachte, er ist einer von den Guten. Ne? Er war derjenige, der gute ältere Sohn des Vaters. Das Musterkind, der zu Hause geblieben war, der mehr oder weniger all das tat, was der Vater so von ihm wollte. Er wollte derjenige sein, über den der Vater irgendwo gegenüber anderen Menschen sagte, das ist mein großer Sohn, ne? Der ist genauso, wie ich mir das vorstelle. Das war seine Idee. Er wollte der Gute sein und er dachte, er sei der Gute. Und deshalb war es für ihn die absolut größte Ungerechtigkeit, die man überhaupt machen konnte, dass der Vater diesen Nichtsnutz wieder in die Familie aufnahm. Seiner Meinung nach gehörte dieser Typ verprügelt, bestraft und davongejagt. Und diesen Menschen, wie sein Bruder einer war, die kannte er. Sie waren zu nichts Nütze in seinen Augen, sie waren böse und eigentlich waren sie das wirkliche Problem in dieser Welt. Und er dachte, wenn es nur Leute wie ihn gibt, die sich zu benehmen wissen, die gute Dinge tun, dann wäre die Welt in Ordnung. Und Jesus sagt hier, genau das ist die Falle. Das ist die Falle des älteren Bruders. Die Falle, in die so viele Menschen tappen. Und er sagt das ja hier, er erzählt dieses Gleichnis ganz gezielt zu diesen frommen Menschen. Also vor ihm standen ja, als er diese Gleichnisse erzählte, zum einen Leute, die ihn nicht so als gut galten in der Gesellschaft, aber er redete mehr zu denen, die sich selber für die Frommen hielten. Das waren diejenigen, zu denen er dieses Gleichnis erzählte. Und er sagt, genau solche Menschen, man könnte sagen, wie ihr es seid, sagt zu ihnen, tappen in diese Falle. Denn damals bei Jesus, in der Zeit Jesus, war die jüdische Weltanschauung, die jüdische Religion, war ungefähr so gestrickt. Die guten Menschen, das waren so die ganz Guten, das waren so die Pharisäer und Schriftgelehrten, die vorbildlich beteten, opferten, Gebote hielten, kleinlichst genau. Und die Bösen, das waren so die Zöllner, Huren, die Römer, die Ungläubigen. Aber das geht nicht nur damals so. Also die einen fanden sich für toll und die anderen, auf die guckte man herab. Das waren so die, die am Rand der Gesellschaft standen. Aber das funktioniert ja nicht nur damals, sondern das funktioniert eigentlich in allen Zeiten, in allen Weltanschauungen, allen Religionen der Welt. Dass Menschen die Welt in diese zwei Gruppen einteilen, und zwar die Guten, zu denen ich gehöre, und die Bösen, zu denen die falschen, bösen, schlechten gehören. Zum Beispiel kann man das ganz gut religiös machen, indem man einfach sagt, hier gibt es bestimmte Gebote, das funktioniert ja auch mit allen Religionen der Welt. Und diejenigen, die fromm sind, die moralisch sich an diese Gebote halten, die viel beten, die Almosen geben, Gutes tun, fasten, das sind so die Helden, die dann so richtig für ihren Glauben auch noch was Großes tun. Und die Bösen sind diejenigen, die eben sich nicht daran halten, die Ungläubigen. Das funktioniert auch nicht nur in Religion, das funktioniert auch atheistisch. Wenn man zum Beispiel sagt, ich glaube gar nicht an irgendeinen Gott. Gibt es ja auch Menschen, die diese Weltanschauung haben. Und da ist es so, dass man sagt, die aufgeklärt denken, die nach humanistischen Werten leben, die Menschenrechte hochhalten, das sind die Guten. Und die Bösen, das sind die Religiösen. Also da funktioniert genau andersrum. Das sind die Religion nehmen und daraus das Problem in dieser Welt machen. Das geht aber nicht nur in Bezug auf Weltanschauung, es geht auch politisch. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, Wir sind die Guten, wir stehen noch für Tradition, für Werte, für Gutes, für den Erhalt der Gesellschaft. Und die anderen, die ständig hier Neues reinbringen, das sind eigentlich die Problematischen. Oder andersrum, diejenigen, die eher den Fortschritt mögen, die sagen, also die das Problem in der Welt, das sind eigentlich die, die immer so fundamentalistisch denken, so traditionell. Es geht in ganz vielen Arten und Weisen. Immer tendieren Menschen dazu zu sagen, wir machen eine Gruppe auf und hier, die sich an diese Gebote, an diese Werte, an diese Anschauungen halten, das sind die Guten und die anderen, die sind das Problem. Es geht auch ganz christlich. Man kann sagen, wir als Christen, ich als Christ, wir sind die Frommen, wir halten die 10 Gebote, wir sind gute Leute. Ja, wir halten uns an die moralischen Gebote, wir haben keinen Sex vor der Ehe, wir saufen nicht, wir gehen jeden Sonntag in den Gottesdienst, wir lesen immer schön die Bibel und beten und so weiter. Und die Bösen, das sind die, die das alles nicht machen, die sich an sowas nicht halten. Und Jesus sagt, genau diese Haltung ist ein Problem. Und er bringt eine vollkommen neue Definition von verloren sein und von gerettet sein. Und das ist die Falle, die er aufzeigen will, in die Menschen ganz oft tappen. Ich habe ein Buch gelesen, ich habe es jetzt da oben drin, aber vielleicht kennt es jemand, Les Miserables. Habe ich geschenkt gekriegt von einigen von euch zum Geburtstag und ich habe es gelesen und habe auch den Film dazu geguckt, der vor kurzem rausgekommen ist, wo Russell Crowe mit in der Hauptrolle ist. So mehr so ein Musical-Film, ich weiß nicht, ob ihn jemand gesehen hat. Und in dieser Geschichte gibt es 2 Hauptpersonen. Einmal Jean Valjean, ich bin nicht so gut in Französisch, aber ich glaube, ich habe es halbwegs ausgesprochen gekriegt, ist ein Typ, der verurteilt wurde und im Gefängnis gesessen hat, weil er Brot geklaut hat. Dafür hat er 20 Jahre im Gefängnis gesessen. Das spielt zur Zeit der Französischen Revolution oder kurz danach. Und es gibt den Aufseher dieses Gefängnisses, das ist der sogenannte Javert. Und dieser Aufseher ist so das Gesetz in Person. Der gute, der moralische Kerl, der genau das macht, der die anderen, die ganzen Leute, die da so im Gefängnis sind, immer als die Bösen ansieht und sich selbst als den Guten. Und es gibt einen bestimmten Moment in diesem Buch, wo dieser Jean Valjean flüchtet und als Obdachloser unterkommt bei einem Priester. Und dieser Priester gibt ihm quasi was zu essen, ist total am Ende und gibt ihm ein Bett, wo er schlafen kann. Und in der Nacht nimmt dieser Jean Valjean aus lauter Verzweiflung das Silbergeschirr dieses Priesters, packt es ein und rennt weg. Javert, ne, der Polizist und Gute, ne, schnappt ihn natürlich und bringt ihn zu dem Priester und sagt, siehst du, ich habe ihn auf frischer Tat ertappt, wir werden ihn bestrafen, ey, der kommt für immer hinter Gitter. Der Priester tut das Unglaubliche. Er nimmt die beiden Silberkerzenständer vom Tisch und steckt sie noch in den Sack und sagt ihm, warum hast du die nicht auch mitgenommen? Du hast es vergessen. Ich habe dir das doch eigentlich gegeben. Und damit sagt er im Prinzip, der hat das nicht geklaut, ich habe ihm das gegeben, was so nicht stimmte. Aber er gibt ihm Gnade. Er gibt ihm nicht das Gleiche, was Javert ihm geben wollte, nämlich das Gesetz, was zu Recht gewesen wäre, sondern er gibt ihm einfach Gnade. Er gibt ihm sogar noch mehr. Und es gibt eine tolle Szene in dem Film, wo Russell Crowe spielt diesen Javert, wo er in diesem Moment fast verzweifelt. Das Gesetz, der Gute, wo er innerlich fast explodiert. Wo er merkt, das stimmt eigentlich gar nicht, aber er kann nichts machen, weil dieser Priester dem Jean Valjean Gnade gibt. Und er fast innerlich kaputt geht, weil er genau in diese Falle tappt, die Jesus hier beschreibt. In die Falle, dass er denkt, er sei der Gute und die anderen seien die Bösen und die haben es nicht verdient, etwas Gutes zu bekommen, sondern nur er. Und ich glaube, vielleicht ist es nicht so krass bei allen Menschen, aber ich glaube, dass diese Idee bei ganz vielen da ist. Ich glaube, viele Menschen stehen in der Gefahr, in diese Falle zu tappen, die Welt in diese 2 Kategorien einzuteilen, was für eine Weltanschauung oder was auch immer man anlegt. Und Jesus sagt hier, besonders religiöse Menschen, besonders Menschen, die mit Religion zu tun haben, stehen in der Gefahr, in diese Falle zu tappen. Was ist das Missverständnis hinter dieser Falle? Punkt 2, das Missverständnis der älteren Brüder. Es ist ja dann abgefahren, was dieser ältere Bruder dem Vater so alles an den Kopf schreit. Also wenn man sich das anguckt, was er ihm da sagt, das ist so richtig, als wäre das so jahrelang in ihm geboren und er hat es endlich sagen können. Und was er dann ja da sagt, ist so richtig, da kam sein Vater heraus, redete zu ihm und dann hielt er dem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anforderungen widersetzt und du hast mir noch nie einen Ziegenbock gegeben, den, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht und du lässt das Mastkalb schlachten. Also wahrscheinlich war die Art und Weise, wie ich das jetzt vorgelesen habe, viel zu sanft. Ich nehme an, er hat ihm das so richtig um die Ohren geschrien. Voller Emotionen. Was war das Missverständnis dahinter? Ich glaube, das kann man in diesen Texten sagen, in diesem Teil hier sehen. Das Missverständnis hinter dieser Falle, in der er war, war, dass er dachte, ich bin gut und besser und deshalb habe ich etwas verdient. Ich bin gut, ich habe mich die ganze Zeit angestrengt, Vater. Und ich habe es doch eigentlich verdient. Und du gibst dem das, was ich eigentlich verdient habe. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist die größte Ungerechtigkeit in der Welt. Ich habe es doch verdient. Seine Gleichung war, die Guten, zu denen natürlich er gehört, die haben Gutes verdient und die Schlechten eben nicht. Und deshalb kann er auch hier nicht mit ansehen und es macht ihn rasend, wenn Gnade passiert. Russell Crowe, der dem Film, den Javert spielt, hat immer wieder diese Momente, dann, wo er oben über den Dächern von Paris auf seinem, ich nehme an, Polizeigebäude oder so spazieren geht und er singt es raus und sagt, ich bin das Gesetz, ich bin der Gute und ich habe es eigentlich verdient. Warum ist dieser Jean Valjean, dem es nämlich dann im Laufe der Geschichte eigentlich ziemlich gut geht, der eine ziemliche Karriere macht und trotzdem vielen Leuten hilft und der kann es nicht verstehen und er geht richtig emotional daran kaputt, dass dieser andere, dieser in seinen Augen Böse, so viel Gutes bekommt. Und genauso ist es hier mit diesem Bruder. Er sagt, es gibt zwei Arten von Menschen, die Bösen und die Guten. Und ich bin der Gute und ich habe doch eigentlich das Gute verdient. Und Jesus sagt, genau das ist das Problem. Das ist das Missverständnis der religiösen Menschen. Das ist das Missverständnis, das hinter dieser Falle tappt. Er sagt, es gibt zwei, und ich habe gesagt, er definiert verloren sein neu. Und er sagt, es gibt zwei Arten von verloren. Die eine Art, die ist sehr offensichtlich. Also wenn man sich den jüngeren Sohn so anguckt, dann würde man vielleicht sagen, klar, wenn du eines Morgens in einem Schweinestall mit brummendem Schädel aufwachst, all dein Geld weg ist, du dich kaum an die letzte Nacht erinnern kannst und in deiner Tasche im Flyer vom Bordell im Bahnhofsviertel findest, dann bist du verloren. Das würde wahrscheinlich jeder offensichtlich sagen. Aber genauso, sagt Jesus, sind Menschen verloren, die auf solche Menschen gucken und denken, ich bin aber besser. Jesus sagt, die zweite Art von Verlorensein, die ist viel gefährlicher. Denn diese Menschen, die zweite Art von verloren, wo sind die? Wo findet man die? Die findet man hier. In Kirche. Oder da, wo sich religiöse Menschen treffen. Und deshalb ist sie versteckter, gefährlicher. Die findet man dort, wo Religion gelebt wird und wo man sich trifft als Menschen, die gut sind. Und das sind die guten Menschen dieser Welt. Und die denken, wir, die wir hier so zusammensitzen, wir kennen doch eigentlich die Gebote und wir leben eigentlich auch ganz gut. Und deshalb mag Gott uns und deshalb haben wir auch eigentlich was anderes verdient als die, die böse sind. Was machen wir jetzt damit? Wir sind ja hier in der Kirche. Die Aufgabe ist jetzt, glaube ich, nicht dahin zu gehen, wo der andere verloren war. Aber was machen wir damit? Haben wir ein Problem? Sind wir ältere Brüder? Oder zumindest stehen wir in der Gefahr, ältere Brüder zu sein? Ich glaube, in dem, was Jesus hier erzählt und zu den Leuten der damaligen Zeit sagt, sind, kann man mindestens zwei, also für mehr als zwei habe ich keine Zeit, aber für sind mindestens zwei Zeichen zu erkennen, wie man sich diese Frage stellen kann. Bin ich in der Gefahr, in diese Falle zu tappen? Mindestens zwei Zeichen in dem, was der ältere Bruder sagt. Das erste Zeichen ist Ärger. Ärger über andere Menschen, die nicht so moralisch und gut sind wie ich selbst. Das ist etwas, was man hier ganz deutlich sieht. Dieser ältere Bruder ist mehr als ärgerlich, der ist zornig und rastet vollkommen aus. Und das ist die Frage, die man sich selber stellen kann. Ist es so, dass ich manchmal denke, ich ärgere mich über Menschen, die sich nicht gut verhalten? Und ich denke, ja, die haben eigentlich was, ich habe was Besseres verdient, ich bin besser. Oder vielleicht sogar Ärger über Gott. Dieser Sohn ärgert sich ja über den Vater, mehr als über den Sohn. Ärger über Gott, nämlich wenn er mein Leben nicht so segnet, wie ich mir das vorstelle, und dann vielleicht sogar noch jemanden anderem, der viel unmoralischer lebt als ich, viel, viel mehr gibt. Ich war immer gut und fromm. Warum geht es meinem Freund, der überhaupt nicht an Gott glaubt, viel, viel besser? Was ist denn los mit dir, Gott? Bist du überhaupt nicht dafür, dass man Gutes tut? Du hast mir nie einen Ziegenbock gegeben. Das zweite Kennzeichen von Menschen, die so sind, oder die Frage, die man sich selber stellen kann, ist der Unterschied zwischen Pflicht und Freude. Er sagt hier ja, all die Jahre habe ich für dich gearbeitet. Und dieses Gearbeitet hätte man auch noch besser übersetzen können mit, ich war ein Sklave bei dir. Also ich war dein Knecht. So, das ist so das Wort, was eigentlich dahinter steckt. Der ältere Bruder gehorcht. Ältere Brüder gehorchen Gott, damit sie gut sind. Und sie sind vernünftig und anständig. Das können sie besonders gut. Aber in ihren Augen sieht man niemals Freude, wenn sie über ihren Glauben und ihren Gott reden. Für ältere Brüder oder für Menschen, die in der Gefahr stehen, ältere Brüder zu sein, ist es eine Pflicht. Sie gehorchen Gott, damit Gott etwas tut. Sie gehorchen Gott nicht oder sie leben nicht mit Gott, sie glauben nicht an Gott, weil Gott so schön ist, sondern sie glauben an Gott, weil er nutzbar ist, weil er brauchbar ist, nicht weil er wunderbar ist. Ich glaube, Menschen, die Jesus wirklich verstanden haben, die finden Gott wunderschön. Aber diese Menschen finden Gott richtig und halten sich deshalb an die Gebote, weil sie was von ihm haben wollen. Sie wollen, dass ihre Gebete erhört werden, dass sie gesegnet werden, dass sie vielleicht in Ewigkeit gerettet werden oder so etwas, weil sie gut sind. Was machen wir, wenn wir merken, einiges davon könnte bei mir so sein? Bei mir persönlich ist es so, ich bin in Kirche aufgewachsen und ich arbeite schon lange in Kirche. Ich bin da richtig viel, viel drin schon gewesen. Und ich muss sagen, es gibt Menschen in Kirche, und da schließe ich mich gar nicht so aus, die kennen die Bibel in- und auswendig, die gehen immer hin bei allen Veranstaltungen, die halten Gebote, sind gute Menschen, aber vieles fühlt sich an wie das ältere Brüder. Vorsicht. Natürlich habe ich nicht das Recht, über jemand anders zu sagen, du bist ein älterer Bruder. Ja, ich sehe in deinem Leben ganz viel von dem. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Frage, sich das selber zu fragen. Wie viel von dem, wie ich mit Gott lebe, hat eigentlich damit zu tun, dass ich dafür von Gott was will. Und nicht, weil ich Gott einfach nur Liebe. Wie viel ist Ärger und Pflicht statt Freude? Wenn du denkst, das ist nicht mein Problem, ich bin kein älterer Bruder, ich bin besser als diese frommen Typen. Besser als. Könnt ihr euch erinnern daran, was das eigentliche Problem dieses älteren Bruders war? Das war, ich bin besser als. Gibt es Hoffnung für diese Menschen? Gibt es Hoffnung für mich? Denn ich merke oft bei mir, dass vieles bei mir auch so ist. Vielleicht kein reiner älterer Bruder. Vielleicht würde ich nie Gott so anschreien. Aber ich merke, dass es so etwas wie älterbruderisch gibt. So, älterbruder bisschen oder mehr in mir. Also Teile kenne ich davon auch und ich kenne diese Falle. Gibt es Hoffnung? Hoffnung für ältere Brüder, der dritte Punkt. Es ist dann ganz toll, wie Jesus das hier erzählt. Und ich erinnere euch nochmal dran, er erzählt es ja als eine fiktive Geschichte. Es ist nicht tatsächlich so passiert, sondern er baut das hier rein, was er da drin haben will. Und er spricht zu religiösen, selbstgerechten älteren Brüdern seiner Zeit und hat ihnen gerade durch dieses Gleichnis gezeigt, dass sie mindestens genauso verloren, sogar noch gefährlicher verloren sind, als die Leute, die sie immer für verloren hielten. Er hat ihnen gerade gesagt, dass sie den Gott, für den sie eigentlich die ganze Zeit leben, nicht ansatzweise verstanden haben. Und ich sage euch, das ist eine spannende Sache, wenn man Theologen sagt, dass sie eine falsche Theologie haben und dann ihre komplette Theologie einfach mal auf den Kopf stellt. Das funktioniert bei Theologen meistens nicht so gut. Er hat ihnen gesagt, dass die, die sie für hoffnungslos verlorene böse Sünder erklärt haben, auf einmal von Gott begnadigt und angenommen sind. Und dass die, die dachten, dass sie nicht verloren sind, tatsächlich mehr als verloren sind. Aber was macht er dann? Was Jesus hier am Ende nicht macht, er lässt den Vater nicht Folgendes sagen. Mein lieber Sohn, du hast ja überhaupt nichts verstanden. Was bist du eigentlich für ein selbstgerechter, religiöser, frommer Kerl? Da kommt dein Bruder nach Hause, ja, und jetzt könnt ihr euch den Rest denken. Er hält ihm keine Predigt. Was macht er? Gucken wir kurz rein. Er sagt, Kind. Und dieses Wort Kind, also das Erste, was er dann zu dem älteren Bruder sagt, könnte man noch viel besser übersetzen. Also es ist fast das zärtlichste Wort, was in der damaligen hebräischen Sprache funktionierte. Es ist was Eltern gegenüber ihren kleinen Kindern sagten. Also es ist nicht so etwas wie, so mein Sohnemann, sondern es ist etwas ganz Liebevolles. Es ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Und er spricht ihn ganz anders an. Und er sagt, ganz barmherzig wendet sich, und es ist abgefahren, wie Jesus durch das Gleichnis zu diesen Leuten auf einmal ganz liebevoll und ganz direkt und gnädig spricht. Und es ist ein entscheidender Unterschied. Er sagt dann, mein lieber Sohn, kannst du es nicht verstehen? Siehst du nicht mein Herz? Alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Und jetzt mussten wir doch feiern. Jesus selbst spricht durch diese Worte zu älteren Brüdern und sagt, siehst du nicht, ich bin eigentlich ich möchte dich gewinnen. Ich möchte dich nicht einfach in deinem älteren Brudersein wegschieben. Und es gibt hier noch einen ganz tollen Unterschied, den möchte ich euch zeigen. Der ältere Bruder hatte ja in seiner Rede vor dem Vater gesagt, dieser Mensch, dein Sohn. Und er sagt was hier? Der Vater nennt ihn nicht mein Sohn, sondern er sagt, dein Bruder. Und er stellt auf einmal eine neue Verbindung wieder her zwischen den beiden. Und er zeigt auf, er ist doch eigentlich dein Bruder. Und damit ältere Brüder wieder in die Familie reinkommen können, müssen sie diesen Punkt verstehen. Der Vater kommt genauso zu ihm raus und sagt ihm, ich will dich wieder in dieser Familie haben. Du bist draußen, du bist nicht in dem Fest mit drin. Ich will dich genauso hier mit drin haben. Und Jesus sagt das durch dieses Gleichnis und sagt im Prinzip damit, ich bin als Gottes Sohn zu deinem Bruder geworden, damit du wieder hier reinkommen kannst, auch als älterer Bruder. Es gibt einen Vers in Johannes 20, wo Jesus sagt, und das ist direkt nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, Da sagt er zu einer Frau, geh zurück zu meinen Brüdern. Und damit meinte er seine Jünger. Und sag ihnen, ich muss zu meinem Vater und zu eurem Vater gehen, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also er nennt sie Brüder. Aber damit er das tun konnte, damit Jesus uns Brüder nennen konnte, musste er etwas tun. Er musste als Sohn Gottes die Trennung vom Vater erleben. Er musste am Kreuz sterben für ältere Brüder und für jüngere Brüder. Ich glaube, das, was ältere Brüder verstehen müssen, ist, dass Jesus tatsächlich das Leben gelebt hat, was wir hätten leben sollen und den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient hätten. Aber vor allen Dingen den ersten Teil dieser Erklärung des Evangeliums. Nämlich, dass Jesus tatsächlich schon das Leben gelebt hat und wir es nicht mehr tun müssen. Jesus will hier sagen, ihr denkt, ihr seid so die Tollen und Guten und ihr seht auf die anderen herab, die schlecht sind. Aber ihr seid es gar nicht. Und hört auf, es endlich zu versuchen. Hört auf, zu versuchen, gut zu sein und damit etwas von Gott zu bekommen. Nehmt von mir an, was ich euch aus Gnade geben will. Und das hat er am Kreuz getan. Und das ist das, was wir im Gottesdienst feiern. Und das ist das, was wir auch gleich im Abendmahl feiern werden. Wir werden nächste Woche einen besonderen, in 2 Wochen einen besonderen Gottesdienst haben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und in diesem nächsten Gottesdienst, der heißt dann das Fest, werden wir was ganz Neues ausprobieren. Wir wollen ja eine innovative Kirche sein. Und wir probieren nochmal eine ganz neue Art aus, wie wir Gottesdienst gestalten. Das heißt, ihr werdet das hier ganz anders finden. Wir werden auch mal eine ganz neue Art und Weise von Predigt versuchen. Nämlich, wir werden versuchen, mit mehreren Leuten zusammen zu predigen. Und ich habe schon ein paar Leute dazu eingeladen, da mitzumachen. Aber eigentlich seid ihr alle dazu eingeladen, mitzumachen. Vielleicht war bei diesem oder bei einem der letzten Gottesdienste, wo ihr auch dabei wart, irgendwas, wo ihr sagt, das würde ich gerne mal fragen. Dann merkt euch das, weil nächstes Mal wird es dazu ganz viel Gelegenheit geben. Natürlich wäre es toll, also ich hoffe natürlich, dass ihr sagt, da sind manche von den Gedanken, die hier zu diesem Gleichnis waren, die ich gerne mal fragen würde oder wo ich gerne was zu sagen würde. Dann ist das beim nächsten Mal möglich und ich lade euch alle ein, da zu kommen und auch ganz viele gerne Leute mitzubringen. Wir probieren da mal was aus. Und nächstes Mal wird es noch etwas Besonderes geben, nämlich wir werden im Anschluss an unseren Gottesdienst eine Taufe feiern. Das heißt, wir werden feiern, dass sich jemand ähnlich fühlt wie einer dieser beiden Söhne, nämlich als jemand, der nach Hause gekommen ist und den Vater gefunden hat. Und das wird nächstes Mal gefeiert. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ich glaube, um zu erleben, egal ob man eher ein Typ ist, der wie der jüngere Sohn ist oder eher ein Typ wie der ältere, beide brauchen das, was wir im Abendmahl feiern. Dass wir verstehen, wir müssen nicht versuchen, gut zu sein. Wir müssen nicht versuchen, uns zurückzuarbeiten zu Gott, sondern wir können aus Gnade annehmen. Ich würde gern beten. Ich danke dir, Jesus, dass du uns liebst, dass du diese Geschichte erzählt hast, in der du versucht hast zu erklären, wie eine gefährliche Falle aussieht, in die ich oft tappe. Nämlich die Falle der Selbstgerechtigkeit der älteren Brüder. Dass ich denke, dass wir denken, wir sind doch Gute und deshalb brauchen wir dich vielleicht gar nicht so. Oder zumindest haben wir Rechte dir gegenüber und du bist uns gegenüber verpflichtet, uns doch zu